ist es jetzt her, da marschieren tausend Römer von Süden her. Sie wollen in das Land der Helvetier eindringen, doch gegen diese Männer gab es kein Gewinnen. Auf anderer Rhone, bei Arausio in Sigallien, jedes Mal siegen die Kelten und die Römer sind gefallen. Die Wieg und seine Männer gaben den Feind gut zu verstehen, der Krieg wird bitter siegen und am Joch durchgehen. Nur dann sind unsere Ahnen nicht umsonst gefallen. Ahnen auf!